WDR 5. Neugier genügt. Für Cannabis habe ich mich nie wirklich interessiert. Und für die Gründe seiner Legalisierung auch nicht. Dann lese ich von der Hanffreigabe in Colorado. Die Cannabis-Industrie dort ist der am schnellsten wachsende Markt Amerikas. Marihuana und Business scheinen eine wundersam produktive Verbindung eingegangen zu sein. Auf nach Denver, der Hauptstadt Colorados. Smoking, including the use of e-cigarettes, is not allowed on any Delta flight. Gleich am ersten Tag treffe ich eine junge Mutter, die eine ganz andere Geschichte über die Legalisierung erzählt. Es geht nicht um Rausch und auch nicht ums Geld. Es geht um Gesundheit. Paige Figgy war die erste Mutter, die ihre epileptische Tochter Charlotte mit Cannabisöl behandelte. Deswegen heißt das Öl Charlotte's Web. Als Charlotte nur noch wenige Lebenswochen blieben, hat ihre Mutter nichts mehr zu verlieren. Paige Figgy träufelte ein paar Tropfen Öl in das Ernährungsrohr. Charlottes Anfälle gingen schlagartig zurück. Sie war 5 Jahre alt und ich hatte wirklich alles andere ausprobiert. Charlotte war permanent in einem katatonischen Zustand. Alle 30 Minuten hat sie einen Anfall, bis zu 1200 Mal pro Monat. Seit 3 Jahren sind es nur noch 2 pro Monat, alleine durch das Cannabisöl. Sie nimmt sonst keine anderen Medikamente. Cannabisöl wirkt nicht bei allen Patienten gleichermaßen. Es gibt weder klinische Studien noch wissenschaftliche Untersuchungen, nur die subjektiven Berichte von Patienten. Trotzdem behandeln heute 4000 Eltern ihre Kinder mit Charlotte's Web. Das Cannabisöl enthält einen hohen Anteil an CBD, Cannabidiol, ein Wirkstoff, der gegen Krankheiten wie Krebs, Multiple Sklerose, Arthritis und Epilepsie hilft. Unser Körper hat ein endogenes Cannabinoidsystem. Im Gehirn, in Immunzellen, im Herzen, in der Haut. Das dürfte erklären, warum Patienten und Therapeuten dem Cannabis eine hohe Wirksamkeit attestieren. Die psychoaktive Substanz, die Rauschzustände bewirkt, heißt THC. Davon enthält Charlotte's Web weniger als 0,3%. Somit kann das Öl als Ernährungszusatz gelten. Doch nicht jeder darf Zugang zu Cannabis und CBD haben, denn im US-Bundesgesetz steht Marihuana auf Platz 1 der gefährlichsten Drogen. Deshalb sind Hunderte von Familien in den letzten Jahren nach Colorado gezogen, nur damit sie Cannabis als Heilmittel benutzen dürfen. Für sie ist Cannabisöl die letzte Hoffnung im Kampf gegen schwere oder unheilbare Krankheiten, so wie Krebs. Auch John Wilbur ist in Denver, um das Gesicht der Legalisierung kennenzulernen. Er hofft, dass Cannabis auch in Texas legalisiert wird, denn er riskiert jeden Tag, dass er ins Gefängnis kommt, seit er seinen Darmkrebs mit Cannabis behandelt. Mir haben die Ärzte gesagt, dass ich nur noch 2 bis 6 Monate zu leben habe. Ich fing mit der Chemotherapie an, was mich komplett zerstörte. Es war schlimmer als der Krebs. Also probierte ich das Cannabisöl und hörte mit der Chemo auf. 6 Monate später sagte mein Onkologe, dein Krebs ist kleiner geworden. Das war vor 3 Jahren und ich lebe heute noch. Ich werde nicht euphorisch oder laufe high durch die Gegend. Ich gehe jeden Tag arbeiten. John ist 53 Jahre alt und ein erfolgreicher Architekt in Dallas. Er entwirft Flughäfen, bekommt Millionenaufträge. Doch wenn John jede Woche das Cannabisöl zu Hause selber macht, hat er Angst, nicht nur seinen Job zu verlieren. Cannabis ist in Texas nicht legal, nicht einmal für medizinische Zwecke. So ist das in 23 von 50 US-Bundesstaaten. In Colorado hätte John legalen Zugang zur Cannabis-Krebstherapie, doch er will nicht darauf verzichten, in der Nähe seiner Enkelkinder zu leben. Das größte Cannabis-Fest der USA. Fast 40.000 Menschen sind aus ganz Amerika nach Denver angereist. Über dem Gelände der riesigen Cannabis-Messe steht permanent eine weiße Wolke in der Luft. Es riecht überall nach Gras und die Musik bestätigt für einen Moment jedes Vorurteil über das Kiffen. Das Festival findet jedes Jahr im Frühling statt, am 20. April. Der Tag, den die Amis 420 nennen, ist der Tag der amerikanischen Cannabis-Verfechter. Einer von ihnen ragt aus der Menge heraus. Ein älterer Herr mit Baseballkappe. Er schlägt sich mit seinem Gehstock durch die Menschenmasse. In der anderen Hand hält er einen Joint. Bob ist 73 Jahre alt und Vietnam-Veteran aus North Carolina. Ich war in Vietnam 1965 für die Special Forces unterwegs. Ich habe vieles gesehen, was mich heute immer noch begleitet. Gras hat mir sehr geholfen, allen Veteranen. Ich habe es 40 Jahre lang konsumiert. In meiner Familie waren wir zu sechs. Ich bin der Einzige, der noch auf der Erde ist. Alle anderen sind schon an Krebs gestorben. Ich bin überzeugt, es ist das Cannabis, das mich am Leben hält. Bob wartet darauf, dass Hanf auch in seinem Bundesstaat legalisiert wird. Dann will er mit seinem Sohn ins Geschäft einsteigen. Gras soll gegen posttraumatische Belastungsstörungen von Veteranen helfen und weniger gesundheitsgefährdend als der übliche Antidepressiva-Cocktail sein, sagt Bob aus eigener Erfahrung. Beim Cannabis-Festival in Denver laufen sich Veteranen, Aktivisten, besorgte Eltern und ehemalige 68er über den Weg. Gleichzeitig ist es der Schaukasten einer neuen Branche, die gerade in den USA als nächstes Wirtschaftswunder gilt. Hanf hat mittlerweile Kapital aus dem Silicon Valley und Wall Street angezogen. Chris Connors trägt einen Businessanzug, den man nicht gleich mit Cannabis zusammenbringt. Bis vor 3 Jahren hatte er sich nicht für die Legalisierung interessiert, doch nun will er auf den Cannabiszug aufspringen und am Green Rush teilhaben. Und zwar mit den ersten Cannabis-Zigaretten auf dem Markt. It's pure cannabis, all natural biodegradable filter and paper. Es ist purer Cannabis mit Biofilter und Papier. Ich habe 25 Jahre in der Wall Street gearbeitet. Ich war ein Investor und hatte meine eigene Investitionsfirma in New York. Der Cannabismarkt ist eine brandneue Industrie, interessant, um Geld zu machen. Es gibt so vieles, was man machen kann. Verpackung, neue Produkte. Es ist sehr aufregend. Bald soll es sogar schon die ersten Marihuana-Milliardäre geben, die Ganjapreneurs. Kiffen ist heute mehr als Bob Marley-Fahnen, Hanfblätter, Aufkleber und dicke Joints. Hipster und Businessleute nuckeln an Stiften aus buntem Metall, die einen Cannabis-Extrakt verdampfen, die Vape-Pens. Seit der Legalisierung im Januar 2014 sind alleine in der Hauptstadt Denver 15.000 neue Jobs entstanden. In den nächsten Jahren soll das Gras-Business bundesweit 470 Milliarden Dollar wert sein. Mehr als die amerikanische Football-Liga und der Sojabohnenmarkt zusammen. Doch es gibt noch ein großes Problem. Die Cannabis-Industrie hat keinen Zugang zum Bankensystem. Keine Konten, keine Überweisungen, keine Kreditkarten. Für das US-Gesetz ist Marihuana die Droge Nummer 1, zusammen mit Heroin. Die Banken trauen sich nicht ran, also werden alle Cannabis-Geschäfte in Bar abgewickelt. Das ist für Hallie Andrews sehr problematisch. Zusammen mit ihrer Mutter hat sie den Cannabisladen Lodo Wellness Center vor 6 Jahren im Zentrum Denvers eröffnet. We serve every day 200 to 300 people. Wir bedienen 200 bis 300 Kunden am Tag. Aber wir haben kein Konto. Wir haben einen alten Waffentresor für Cannabis und Geld umgestaltet. Wir versuchen nicht zu viel Bargeld an einem Ort zu sammeln. In Bar bezahlen wir die Mitarbeiter, sogar die Steuern. Der Steuersatz auf Cannabis ist 21%. Da wir das Gras bei uns anbauen, kommen noch 15% dazu. Alles zusammen macht das 36% Steuer. Ja, richtig. Auch die monatliche Cannabissteuer wird in Bar gezahlt. Letztes Jahr hat das Finanzamt in Colorado 63 Millionen Dollar am Cannabis verdient. Die meisten Geschäftsleute stecken Bündel von Geldscheinen in ihre Taschen und lassen sich von bewaffneten Sicherheitsleuten begleiten. Auch in Colorados Finanzbehörde riecht es am Zahltag nach Marihuana. Doch es sind vor allem die Geldscheine und Klamotten der Geschäftsleute, denen der Geruch anheftet. Auch Pat hat sich in einer Schlange angestellt. Alles, was ich habe, riecht danach. Wenn ich zu meiner Familie fahre nach Florida, sagen alle, du riechst nach Gras. Selbst wenn ich 2 Tage keinen Cannabis berührt habe. Ich finde, es riecht nach Himmel. Ich kriege gute Laune davon. Was für ein geiler Job, Teil der Geschichte zu sein. Ich war schon immer ein Cannabis-Anhänger. Nur 2,5 Jahre nach der medizinischen Zulassung von Cannabis haben Colorados Bürgerinnen und Bürger für die Legalisierung gestimmt. Die Finanzbehörde spricht schon jetzt von deutlichen Vorteilen. Steuergelder werden nicht mehr für die Verfolgung erwachsener Marihuana-Konsumenten verwendet. Und die Cannabis-Steuer fließt in den Bau von Schulen und in verschiedene Bildungsprojekte. Ron Kammerzell leitet die Vollzugsabteilung der Finanzbehörde. Wir haben ein Marihuana-Steuerkonto. Das Geld geht in Bildung, Gesetzesvollzug, öffentlichen Dienst, Vorbeugung, Jugendschutz. Wir haben gerade eine Bildungskampagne gefördert, die die Menschen sensibilisieren soll, kein Auto zu fahren, wenn sie Marihuana konsumiert haben. Nicht anders als bei Alkohol. Eine andere Kampagne will die Jugend vom Cannabis fernhalten. Ein anderer Vorteil, die Kriminalitätsrate ist schon im ersten Jahr gesunken. Es gab weniger Überfälle, Morde und häusliche Gewalt. Das hat die Ängste der Legalisierungsgegner beruhigt. 43% der Colorado-Wähler hatten eine Explosion der Konsumentenzahl befürchtet. Sie ist zwar um 3% gestiegen, doch nur eine Minderheit kifft. Vor allem um junge Menschen waren die Sorgen besonders groß. Bruce Barkert hat zwei Kinder im Teenageralter. Nachdem der Journalist für die Cannabis-Freigabe gestimmt hatte, kamen ihm doch große Zweifel. Heute, nach einer langen Recherche und einem Buch über Legalisierung, sieht Bruce Barkert die Lage entspannter. Meine Kinder haben jetzt keinen leichteren Zugang zu Marihuana als vorher. Sie haben das ohnehin. Es ist schon immer in Schulen so gewesen. Jetzt können wir uns eher darauf fokussieren, junge Menschen unter 21 Jahren davor zu schützen. Denn Cannabiskonsum kann die Entwicklung eines jungen Gehirns negativ beeinflussen. Das ist in der Tat die größte Herausforderung der Legalisierung, Cannabis von den Jugendlichen fernzuhalten. Denn junge Menschen unter 17 Jahren können beim regelmäßigen Konsum sogar Intelligenzdefizite entwickeln. Deswegen investieren Colorados Behörden mehr denn je in Informationskampagnen. Und parallel kämpfen sie gegen den Schwarzmarkt. Denn wer von Dealern kauft, unterstützt Kriminelle. Wir sammeln gerade Daten über den Schwarzmarkt. Und wir entwickeln einen neuen Markt, der normalerweise ausschließlich von der Drogenmafia kontrolliert wurde. Wir sind eine Alternative zu diesem kriminellen Markt. Ein Grund für die Legalisierung ist, diese Geschäfte transparent zu machen. Als Finanzbehörde haben wir die Größe des Marktes im Auge. Dazu muss das Produkt strenge Regeln einhalten. In Colorado hat Marihuana die weltweit höchste Qualität. Die Reinheit der Wirkstoff- und Pestizidanteil werden stets durch Labore kontrolliert. Hier hat man also ein geregeltes Recht auf Rausch und das Geschäft floriert. Egal, ob man in Denver zu Fuß, auf dem Fahrrad oder im Auto unterwegs ist. Selbst wenn der Konsum nur in privaten Räumen gestattet ist, riecht man fast an jeder Straßenecke Gras. Kein Wunder, denn Cannabis als Genussmittel macht mittlerweile 80% des Marktes aus. Die Liste der verkauften Produkte wird jeden Monat länger. Es gibt loses Gras, fertige Joints, E-Zigaretten für Cannabiswachs, Getränke, Schokolade, Kekse, Honig, Gummibärchen, Bonbons, Kaugummis, Pflaster. Alle enthalten THC und bewirken einen unterschiedlich starken Rausch. Und wer sich nicht auskennt, dem helfen die Budtender. So werden die Grasverkäufer in den Geschäften genannt. Sie helfen jedem ab 21 Jahren, das passende Produkt zu finden. Es gibt zwei Arten Cannabis, erzählt Elizabeth, und über 200 Sorten. Als erstes würde ich dich fragen, Sativa oder Indica? Sativa ist psychoaktiver, stimmungsaufhellend, energetisch, gut gegen Depressionen. Indica ist gut gegen Schmerzen oder zum Entspannen, um besser zu schlafen. Sativa putzt das Haus, mit Indica liegst du auf der Couch. Das ist meine Eselsbrücke. Wir können das beste Mittel für dich finden. Mit großen Augen bewundern die Kunden die Produkte wie in einem Spielwarengeschäft für Erwachsene. Sie kommen aus allen Bundesstaaten, jedes Alter ist vertreten. Ich will Edibles, also essbaren Cannabis, kaufen, um mich abends zu entspannen. Anstatt Schlaftabletten nehme ich lieber Cannabis ein. Ich bin gut über 60. Ich denke, das hätte schon vor einer langen Zeit passieren sollen. Meine Freunde fragen mich, wie ist es denn jetzt in Colorado? Mit der Legalisierung hat sich nichts geändert. Es ist nichts wilder geworden. Es ist halt so wie immer. Ich kaufe eine Bodylotion mit Cannabis-Extrakt. Es soll gut gegen Arthritis sein und Muskelkater, Gliederschmerzen. Ich bin gespannt. Ich möchte gern hochenergetisches Cannabis ausprobieren. Ich bin 73 Jahre alt und brauche Kraft, um im Garten zu arbeiten. Wir sind hier nur ein paar Tage. Ich kann nichts aus Colorado mitnehmen, also kann ich das nur hier testen. Elizabeth, die nette 30-jährige Verkäuferin, hat einst in Italien als Model gearbeitet. Ihr Job gefällt ihr, aber ihre Leidenschaft gilt dem medizinischen Cannabis. Es macht mich glücklich, Menschen helfen zu können. Ich habe erlebt, wie Cannabis bei Kranken wirkt. Unsere Kundin Ruth ist leider gestorben, aber ihre Familie hat sich bei uns bedankt. Wir haben ihr in den letzten 6 Monaten geholfen, die Schmerzen zu ertragen. Chemotherapiepatienten berichten davon, dass das Essen nach Chemie schmeckt und dass sie nicht schlucken können. Was soll daran schlecht sein? Gib den Patienten ein bisschen Cannabis und der Appetit ist zurück. Und während Elizabeth früher als junge Frau ihre Migräne mit Marihuana behandelte, sah sie, wie es ihrem Großvater immer schlechter ging. Mein Großvater kam aus dem Krankenhaus, um zu Hause zu sterben. Wir wollten nicht, dass er am Ende seines Lebens unter Morphium katatonisch wird. Wir haben ihm kleine Cannabis-Bonbons gegeben. In seinen letzten 3 bis 4 Tagen war er mental wach und wir haben alle zusammen Gespräche über den Tod geführt. Es gibt noch einen sozialen Aspekt, den die Legalisierung von Cannabis berührt. In den USA geht es bei Marihuana auch um Rassendiskriminierung, die erstaunlich hoch und statistisch belegt ist. Ein junger Afroamerikaner wird in der Regel 4-mal häufiger von der Polizei gestoppt als ein Weißer. In manchen Bundesstaaten sogar bis zu 10-mal mehr. Diese Kontrolle heißt Stop and Frisk und läuft so ab. Ein junger Mann läuft auf der Straße. Er tut nichts. Die Polizei will ihn aber kontrollieren. Sie findet einen Joint. Der Mann wird festgenommen und muss im schlimmsten Fall vor Gericht. Er bekommt einen Eintrag ins Führungszeugnis. Sein Leben und seine Familie sind ab jetzt aus der Bahn geworfen. Es wird schwieriger, einen Studienplatz oder einen Job zu bekommen. In den USA nehmen wir immer noch 650.000 Cannabiskonsumenten fest und schicken sie ins Gefängnis. Damit richtet man mehr Schaden an als die Droge selbst. Der Journalist Bruce Barkert ist der Meinung, dass Menschen mehr geholfen wird, wenn sie dem Justizsystem fernbleiben. Doch genau das ist der nächste brisante Punkt. Barkert hatte herausgefunden, dass Legalisierungsgegner meistens Menschen sind, die gerade für das lokale Justizsystem arbeiten. Wird Cannabis überall legal, würden sie ihren Job verlieren. Ausgerechnet in dem Land, das weltweit die meisten Menschen wegsperrt. Großen Widerstand leisten lokale Sheriffs, Richter, Anwälte, Wachpersonal. All die Menschen, die Geld daran verdienen, wenn andere festgenommen und ins Gefängnis kommen. Sie arbeiten für private oder öffentliche Haftanstalten. Wir sprechen von einer riesigen Industrie in den USA. Für Bruce Barkert ein Grund mehr, sich für die Legalisierung auszusprechen. Das Experiment in Colorado, selbst wenn es noch ganz am Anfang ist, zeigt, wie eine regulierte Freigabe funktionieren kann. Und dass viele Ängste über Cannabis unbegründet sind. Das hatte sogar der Gouverneur Colorados John Hickenlooper, ein bekannter Cannabis-Gegner, einräumen müssen. Aktuelle Studien belegen, dass Marihuana für die Gesundheit weniger gefährlich sein soll als Alkohol und Tabak. Doch über Cannabis weiß man immer noch zu wenig. Die Heilpflanze enthält 400 Stoffe, wobei die meisten davon noch gar nicht erforscht sind, sowie ihre Wirkungen und Nebenwirkungen. Cannabis steht im Verdacht, Herzrasen zu verursachen und zu Gedächtnisverlust und Wahrnehmungsstörungen zu führen. Don't 58% aller Amerikaner sind mittlerweile für eine Legalisierung. Mehr als die Hälfte der Bundesstaaten hat Hanf bereits für medizinische Zwecke zugelassen. 4 weitere haben Cannabis vollständig legalisiert und reguliert. Nächstes Jahr könnte sich auch Kalifornien dafür entscheiden. Damit wäre Marihuana die ganze Westküste entlang legal, von Kanada bis Mexiko. Es könnte ein Dominoeffekt folgen und die USA würden die größte Drogenfreigabe der Welt vollstrecken. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.